Dr. Schletter und Dr. Merzdorf haben als Redakteure der Freimaurerzeitschrift Latomia 1861, Seite 317, wohl das stärkste Verdammungsurteil über ihren eigenen Bund ausgesprochen, indem sie im Betreff der drei päpstlichen, gegen die Freimaurerei gerichteten Bullen von 1738, 1751 und 1814 folgendes Geständnis ablegen, Zitat, der päpstliche Stuhl erfasste mit dem feinen Spürsinn, der ihm überall in kirchlichen und politischen Dingen eigen ist, am klarsten den innersten Kern des Freimaurerordens. Zitat Ende. Dieser sogenannte feine päpstliche Spürsinn bezeichnet aber den innersten Kern des Freimaurerordens in seinen Bullen mit folgenden Worten, Zitat, es ist uns bekannt, dass gewisse Gesellschaften gewöhnlich unter dem Namen der Freimaurer sich weit und breit ausdehnen und von Tag zu Tag zunehmen, in welchen Menschen aller Religionen und Sekten durch ein enges und geheimnisvolles Bündnis nach unter sich errichteten Gesetzen und Gebräuchen sich miteinander genauer vereinigen und zugleich im Geheimen wirken, indem sie sowohl durch fürchterliche Eide als durch Androhung schwerer Strafen zu einem unverbrüchlichen Stillschweigen gehalten sind. Da es aber die Natur des Lasters mit sich bringt, dass es sich selbst verrät und Lärm erregt, der es entdeckt, so haben vorgedachte Gesellschaften den Gemütern einen so starken Argwohn eingeflößt, dass es bei Klugen und Frommen gerade eins ist, sich einer solchen Gesellschaft einzuverleiben oder das Brandmal der Bosheit und des verkehrten Wesens sich aufzuprägen. Wenn sie nichts Böses täten, so würden sie nicht so sehr das Licht hassen. Dieses Gerücht ist so laut geworden, dass man schon geraume Zeit hindurch in den meisten Gegenden gedachte Gesellschaften als der Sicherheit der Staaten gefährlich verdammt und vorsichtig weggeschafft hat. Nachdem wir also die erheblichen Übel erwogen, welche meistenteils durch dergleichen Gesellschaften nicht nur der Ruhe des Staates, sondern auch dem Heil der Seelen zugefügt werden, ist also im geringsten mit bürgerlichen Rechten zusammen bestehen können, damit nicht diese Gattung der Menschen gleich den Dieben das Haus durchgrabe oder gleich den Füchsen Weinberg zu zerstören trachten, haben wir für gut befunden und beschlossen, jene Gesellschaften unter dem Namen der Freimaurer oder unter irgendeiner anderen Benennung zu verdammen und zu verbieten. Zitat Ende. An derselben Stelle in der Latomia werden auch Professor Hengstenbergs höchst schwere Angriffe gegen den Maurerbund in folgenden Worten bekräftigt. Hengstenberg erklärte, dass kein protestantischer Geistlicher Bruder Freimaurer sein dürfe. Zitat: Von der Maurerei und deren Geschichte weiß Dr. Hengstenberg mehr als eine unendliche Zahl wirklicher Maurer. Auf diese Weise haben ja Stimmführer der Maurer alle Angriffe der Profanen für gültig erklärt. Zitat Ende. Aus einem Brief des Bruder Großmeisters Johann Heinrich Voss an den Großmeister Mommsen über das System der großen Landesloge von Deutschland in Berlin, Zitat, in 11 Jahren müsste ich doch wohl einige nähere Kenntnis von dem Inneren, wo das Geheimnis sein sollte, und von dem unbewachten Wächter desselben erfahren haben, aber noch jetzt weiß ich nur so viel, dass jene Akte, die ich bekannt machen musste, um den Laien ein Vorurteil für die Echtheit unserer Sekte zu geben, nicht zu nehmen, nichts weiter als Possenspiel war, worüber selbst die sichtbaren Vorsteher in Berlin gelacht haben. Ein Possenspiel, wie andere für Beweis ausgegebene, vorsätzlich erdichtete Nachrichten von Abstammung des Ordens aus Schweden, Schottland, dem Orden der Tempelherren, den eleusinischen Geheimnissen der ägyptischen Hierarchie. Wie kann ein Orden auf Wahrheit und Tugend ausgehen, der sich öffentliche Unredlichkeiten erlaubt und dazu den Eifer eines redlich gesinnten, arglosen Jünglings missbraucht? Wie kann ein gutes Gewissen in den Händen der Wächter sein, die sich und ihre Herkunft noch mehr als ihre Lehre verheimlichen, die nicht nach Geist und Rechtschaffenheit fragen, wenn sie jemand zu sich berufen, sondern nach den Umständen, worin er lebt und nach der Hoffnung, die er gibt, diese Umstände zum Vorteil, das ist zur Ausbreitung des Ordens zu nutzen, die von diesem Beförderten schamlos verlangen, dass man zu wissen vorgebe, was man nicht weiß.